die Bang Bars hart wie Frank Dux, ich fick Gogo-Acts. Dicke Coronas, Killer-Rapper wie Momo Black. Fick auf Menschenrechte, Diamanten-Banger-Kette. Bitches wollen mich kleinkriegen, als wenn ich sie geschwängert hätte. Ich komm mit Klaus, Jackie Pur, du mit Ballett-Figur. Und ich schieß dir in die Star Trek-Frisur, Motherficker, ich hab so viele Fragen. Wieso machen Z-Promis den Mund auf, ohne zu blasen? Ich hab Koks in der Nase, muss gegen Rentner rhyme. Weil jede Lüge zu einer Wahrheit wird, wenn man schweigt, Ich geh auf Shindy mit nem Tomahawk drauf und er sucht das Weite wie ich, wenn ich nen Boxershot brauch. JBG heißt, dass ich diese Hu-Söhne fick, wenn deine Chartplatzierung meine Schuhgröße ist. Du musst zuhören, Bitch, denn wir ficken das Land und unser scheiß Leben fängt immer noch um Mitternacht an. Jung, immer noch respektlose Jungs. Brutal, immer noch mit Testo gepumpt. Gut aussehen, du vermeidest Blickkontakt und unser Leben beginnt immer noch um Mitternacht. Gut aussehen, skrupellos, ich stapel das Geld. Brutal, egal ob man das Verfahren einstellt. Jung, Sonnenbrille immer auf, weil so viel Platin glänzt. Jung, brutal, gut aussehen, Kollega und Faribay. Und nie mehr Gästeliste oder VIP. Ab jetzt heißt Beef, du bekommst den Real-Life-Krieg. Guck die Carmen an, uns zu dissen war ein Riesenfehler. Ab jetzt geht es mit der Geist bergab wie der Ziegenpeter. Das ist Rap, hier bin ich und nicht irgendein Rinderboss. Besser du kriegst das in dein Hinterkopf wie dein Hipster-Zoff. Sonst wird auf ein Blutbad eingestimmt. Blanke Wut begleitet mich, als wär ich Super Saiyajin. Was Romantik in meinen Flitterwochen, Split am Knochen. Ich hab anscheinend Zauberkräfte, denn bin ich im Saal, verwandelt sich Popstars in Zitterrochen. Ich fick deine Mutter mit paar Jugoslawen. Ich stoß sie bis in die Puppen wie ne Voodoo-Nadel. Stipp die Nutte im Kugelhagel, weil sie nur ein Objekt mit zwei Löchern wie Kapuzen vom Ku Klux Klan ist. Ich zieh dich ab und richte dich urplötzlich hin, bevor du sagen kannst, wo ist meine Uhr plötzlich hin? Boss Life, jeden Tag so 100 Blowjobs im Bett. Ein Rapper Mütter verlangsamen wie der Slow-Mo-Effekt. Wir haben Rekorde gebrochen, wir haben Karrieren beendet. Das war die Ära der Champions, wir gehen als Legenden. Jung, immer noch respektlose Jungs. Brutal, immer noch mit Testo gepumpt. Gut aussehen, du vermeidest Blickkontakt und unser Leben beginnt immer noch um Mitternacht. Gut aussehen, skrupellos, ich stapel das Geld. Brutal, egal ob man das Verfahren einstellt. Jung, Sonnenbrille immer auf, weil so viel Platin glänzt. Jung, brutal, gut aussehen, Kollege und Faribay. Weißt du noch, als wir den ersten Teil mit Rizbo aufnahmen und jeden Tag besoffen aus der Disco rauskamen? Damals war es anders, denn wir waren im Krieg. Ja, gegen Agro Berlin. Scheiß auf Platin Release, es ist Bahntickets ziehen und kein Benz AMG. Damals war noch nicht mein größter Feind die Drecks-AfD. Deutscher Rap war geprägt vom Berliner Act. Wir schrieben Punchlines und zockten dabei FIFA 6. Bruder, was wär wohl gewesen, hätte es damals nicht geklappt. Ich wär Türsteher und ich bei der NASA-Wissenschaft. Bruder, laber mal kein Quatsch, denn wir wissen doch, der Boss hätte mit seinem schlauen Köpfchen höchstens Crystal Meth gekocht. Ja, wie sieht bei dir die Zukunft aus? Mein Buch kommt raus, und bei dir? Ich baue meine Jungs im Studio auf. Alles Gute dabei, alles Gute dabei. Und vergiss nicht, egal was ist, ne Bruderschaft bleibt.